You? Thank you. 这叫白眼。 meine Damen und Herren, je nach Tübingen im Bereich von Stadt Esslingen, Plochingen, Wendlingen, Reutlingen, Abfahrt 15:22, begrenzten Gleis 12. Ich wiederhole, je nach Tübingen, Abfahrt 15:22, begrenzten Gleis 12. Meine Damen und Herren, nach Gleis 1 fährt eine RE aus Nürnberg an 15:18, begrüßt sich Gleis 1.